Ich heiße Jochen Kalpein. Ich habe auch ein Forschungsprojekt, ein Projekt, was sich über die Zeiten stark verändert hat. Ich habe euch sehr spät was rumgeschickt. Ich werde das nicht vorlesen, ich werde aber so ein paar Aspekte erläutern daraus. Vielleicht erstmal so viel. Ich habe die Anstrengung unternommen, dass ich mir in meiner Praxis, sage ich auch gleich was dazu, oder neben meiner Praxis Handlungszusammenhänge zusammengebaut habe, wo ich Praxis immer noch einbringen kann. Fragen aus Praxis. Aus allen möglichen Handlungszusammenhängen. Dazu gehört unter anderem die AG-Berufspraxis. Das war somit die erste. Dann haben wir die TPK erneut aus der Taufe gehoben. Und ich bin auch Mitglied in der AG-Lebensführung. Die TPK und die AG-Lebensführung, die treffen sich nur zwei, maximal dreimal im Jahr. Die AG-Berufspraxis hingegen 14-tägig. Mit mehr oder weniger regelmäßiger Teilnahme. Das hängt natürlich auch von vielen Dingen in eines jeden und einer jeden Lebensführung ab. Wir haben da zum Beispiel einen Leitfaden entwickelt, wonach wir Praxisprobleme vorstellen. Der sollte idealerweise ausgefüllt werden, um zu sagen, ich habe hier das und das Problem. Dann wird das per Mail verschickt, jeder hat es gelesen, kommt zu der AG und dann redet man drüber. Das ist ein bisschen halt ähnlich, wie wir es im ASB auch gemacht haben, in dem Ausbildungsprojekt, in dem ich hier studiert habe. Und das sind für mich wichtige Felder, wo ich Praxisfragen diskutieren kann. Ich selbst arbeite seit 2008 freiberuflich als Familientherapeut. Meine Auftraggeber sind in der Regel Bezirksämter, Jugendämter. Häufig fragen auch Krankenhäuser an. Das hat sich so mit der Zeit ergeben. Wenn man eine gewisse Weile in der Praxis drin ist, dann gibt es halt Behandler, Behandlerinnen, mit denen man bekannt ist. Und die können sich dann vorstellen, dass man zum Beispiel eine Nachbetreuung macht oder nach einer stationären Behandlung oder einer tagesklinischen Behandlung noch eine ambulante weiterführt. Das wird sehr häufig empfohlen. Um so etwas in Berlin machen zu können, braucht man verschiedene Qualifikationen zum einen. Nicht alle meiner Kolleginnen und Kollegen in dem Träger, über den wir unsere Leistungen erbringen, sind Psychologen und Psychologinnen, sondern eben auch Pädagogen, Soziologen, Kulturwissenschaftler. Sind aber alle in systemischer Familientherapie und einige andere auch in anderen Verfahren ausgebildet. Das ist wichtig, weil die Kooperationspartner für den Träger, also Bezirksämter, Jugendämter zum Beispiel, fragen danach, wie ist denn eure Infrastruktur? Könnt ihr eine bestimmte Art von Qualitätsmerkmal hochhalten und die auch sichern? Ja? Nur wenn das gelingt, zum Beispiel mit Teamsitzungen, Supervision, mit Fortbildungen, mit einer eigenen Buchhaltung, mit einem Berichtswesen, mit Archiven und so weiter, dann wird man überhaupt in Betracht gezogen. Was ich sagen will ist, es gibt keinen Anstellungsvertrag. Wenn ich Freiberufler bin, dann heißt das, ich erbringe meine Dienstleistungen gegen Honorar. Wenn diese Dienstleistungen nicht mehr nachgefragt werden, verdiene ich nichts. Andersrum, wenn ich viel verdiene, habe ich wenig Zeit. Für andere Dinge, aber viel Geld. Habe ich viel Zeit, verdiene ich wenig Geld und ich muss gucken, was ich damit mache. Zum Arbeitsfeld selbst. Kriseninterventionen mit Klärungsauftrag, kurz KICK. Krisenintervention Clearing. Ist nicht auf meinem Mist gewachsen, hat sich so eingebürgert. Oder AFT, aufsuchende Familientherapien. Die machen den Bärenanteil aus. Und für diese Dienstleistung stelle ich meine Honorare in Rechnung. Soweit. Jetzt ist es so, dass wenn wir Aufträge oder Anfragen bekommen für solche Dienstleistungen, wenn die seitens der Jugendämter kommen, dann betrachten die das unter einem bestimmten Blickwinkel. Die Jugendämter haben hier in dem Lande eine Wächterfunktion und gleichzeitig die Funktion zu unterstützen, nämlich darin, aus Krisen herauszufinden. Häufig wissen die betreffenden Stellen im Jugendamt aber gar nicht, was vor sich geht. Die bekommen eine Meldung von einer anderen Stelle, aus einer Schule, aus einer Kita, von einem Arzt, von einem Nachbarn, von irgendwelchen Leuten, mit denen die zerstritten sind und sagen, da laufen ganz schlimme Dinge. Nach der Gesetzesänderung des Paragraph 8 im SGB 8 sind die Jugendämter gehalten, diesen Meldungen nachzugehen, weil sich dahinter eine mehr oder weniger akute Kindeswohlgefährdung verstecken kann. Wenn dann ein Kontakt aufgenommen wurde und es gibt eine bestimmte Problematik, dann setzt das Jugendamt ein Clearing ein, Kick. Häufig eben auch gegen den Willen derjenigen, die wir aufsuchen. Das beschert uns eine ganz besondere Motivation und Dynamik auf beiden Seiten. An den Beispielen, die ich euch mitgebracht habe und die ich gerne wieder einsammeln würde, aus besagten Ängsten, dass das möglicherweise wieder irgendwo anders hingeht und ich konnte es nicht übers Netz verteilen, da wird deutlich an ein, zwei Stellen, dass wir es eben auch mit ganz gefährlichen Situationen zu tun haben, Säuglinge, die misshandelt wurden. Wir haben es auch mit psychischen Störungen zu tun, ganz häufig mit sexualisierter Gewalt, mit Alkohol-Drogenabusus und kommen dann in diese Verhältnisse, in diese Familien und versuchen, Bedarfe zu klären, ganz allgemein. Was ist das Problem, aus wessen Sicht? Was habt ihr bisher unternommen und was würdet ihr euch wünschen? Was ist die Erwartung? Wo soll es hingehen? Das ist nicht der erste Kontakt. Meistens läuft der erste Kontakt entweder im Amt oder in der Familie oder, was häufig auch vorkommt, wenn wir ganz, ganz wenig Informationen bekommen. Es gibt 3, 4 Sätze dazu am Telefon. Wir kriegen eine Telefonnummer und eine Adresse und fahren dann dahin. Manchmal ist es auch sehr akut, dass jemand droht, sich was anzutun, jemand hat sich eingesperrt, dann wird entweder der Krisendienst, der Berliner Krisendienst, gibt dafür eine Stelle hier in Berlin, die dann rausrücken in den verschiedenen Regionen. Oder die rufen die Feuerwehr oder die Polizei, die weiß dann manchmal aber auch nicht, was zu tun. Und dann kann es auch sein, dass wir dann damit hinzugezogen werden. Oder wenn in Schulen Schlägereien sind, ein Kind gegen das andere, dass die sich an das Jugendamt wenden, das Jugendamt fragt beim Träger nach und die schicken uns dann sofort los. Das heißt, das muss eigentlich alles relativ schnell in Echtzeit passieren. Wenn wir Kriseninterventionen machen, ist das Handy nie aus. Ich muss immer erreichbar sein. Das liegt jetzt da vorne, weil meine Kollegin den Part übernommen hat. Das heißt, es könnte auch sein, dass nachts Anrufe sind. Das kommt sehr selten vor, aber es kommt vor. Und das ist mit in diesem Produkt als Angebot drin. Das ist also ein sehr stressiger Job. Ich arbeite nicht alleine, das ist ein wichtiger anderer Handlungszusammenhang. Neben den mehr oder weniger kritisch-psychologisch organisierten Zusammenhängen habe ich gesagt, ich kann es nicht hinkriegen, dass ich als Einzelpsychologe irgendwo sitze und Kinder oder Erwachsene durch ganze Testbatterien schleuse und das Tag ein, Tag ausmache. Das war so meine Horrorvorstellung. Natürlich entspricht das nicht so dem Berufsbild einer Psychologin, eines Psychologen, aber ich wollte gerne als Teamspieler im Team spielen und habe gesagt, da muss es doch Angebote geben. Und dieses Angebot gibt es beispielsweise bei diesem Träger. Das ist ein Institut hier in Berlin, das eben solche Dienstleistungen anbietet und zu deren Ausrichtung gehört, dass immer Männlein und Weiblein zusammen als Co-Team Kriseninterventionen und Familientherapien machen. In den Familientherapien jeglicher Herkunft ist das eigentlich schon traditionell angelegt, wohl auch, um da bestimmte Identifikationsmöglichkeiten zu ermöglichen. Also, dass eine Frau mit einer Frau sprechen kann, ein Mann mit einem Mann, aber auch umgekehrt. In Kriseninterventionen ist es sehr wichtig, dass man nicht alleine irgendwo hinkommt, wenn man es mit mehreren Leuten zu tun hat, die sich bis aufs Messer streiten. Da ist es sehr günstig, wenn man zu zweit ist, um solche Situationen zu trennen, Einzelgespräche zu führen, zu gucken, was ist die Lage, man sich einen Überblick verschafft und dann wieder zusammenkommt. Das ist so die Regel. Diese Art von Arbeit mache ich jetzt seit 2008 und habe in mehreren hundert Familien und mit mehreren hundert Personen gearbeitet und dabei ganz, ganz viele verschiedenartigste Erfahrungen gemacht. Nicht nur in den Familien, was die Problemstellungen angeht oder den Sichtweisen, sondern auch mit Institutionen wie Kindergärten, Schulen, Psychiatrien, Tageskliniken, Reha-Abteilungen, spezifischen Fachkliniken für traumatisierte Personen, mit einzelnen niedergelassenen Psychiatern, mit Psychotherapeutinnen, also zu unserem Praxiszusammenhang, wo wir Umfeldarbeit machen, das machen nicht alle Kolleginnen, meine und ich, wir machen das, gehören all diese verschiedenen Stellen hinzu, die wir eigentlich mehr oder weniger, wenn sie implementiert oder wenn sie frequentiert werden, auch regelmäßig aufsuchen. So, das ist wichtig. Habe ich jetzt ganz wichtige Sachen zu meiner Skizze hier vergessen? Glaube nicht. Habt ihr Fragen dazu? Fragt ruhig. Hast du denn mal Erfolg? Also, dann hören Sie mal auf mit der Krisenintervention? Nie. Das ist ein relativ krisenfester Job, Krisenintervention. Ja, ach so, darauf spielst du an. Na klar, Rosemira, jetzt habe ich dich verstanden. Kriseninterventionen sind ein Produkt des Jugendamtes in einem Produktkatalog, sowas wie Familienhilfe kennt man vielleicht. Und Kriseninterventionen nach dem Muster, was ich geschildert habe, dauert 12 Wochen. Eine möglicherweise sich daran anschließende Familientherapie aufsuchend dauert dann schon 6 Monate. Möglicherweise auch 1 Jahr, in ganz seltenen Fällen 1,5 Jahre. Wenn ich bin auch Traumatherapeut, wenn wir Traumaberatungen machen, dann ist das eher zu vereinbaren. Da braucht man lange Zeiträume, man muss am Anfang möglicherweise relativ viel Kontakte haben, aber dann streuen die sich aus, was in diesem Praxisfeld und auch mit dem Arbeitsaufkommen, was ich habe, gar nicht anders möglich ist, als die betreffenden Personen woanders anzudocken. Also langjährige Prozesse zu begleiten, ist dann da eher schwierig. Also Kick 12 Wochen, Familientherapien 6 Monate bis 18 Monate. In einem einzigen Fall hatte ich es bisher, dass es auch mal länger war. Das hat aber mit der Größe der Familie zu tun gehabt. Ja, so rum. Und wie wird das evaluiert? Also, ja, evaluiert durch Berichte. Zum einen, aber auch durch Qualitätshandbücher. Es werden Qualitätsbögen, die mit der Fachstelle, fachliche Steuerung im Bezirksamt zusammenarbeiten oder mit denen erarbeitet werden, werden zur Auswertung solcher Hilfen bestimmte Qualitätsmerkmale erhoben. Seltsamerweise nicht für therapeutische Hilfen, aber für Hilfen ambulanter, aufsuchender Art, also wo Fachkräfte in die Familien reingehen, haben die im Bereich der Betreuungshilfen, der Erziehungsbeistandschaft oder der sozialpädagogischen Familienhilfen, Intensive und so weiter. Es gibt eine ganze Menge Produkte. Da gibt es je nach Bezirksamt immer etwas verschiedene Evaluationsbögen. Die erheben zum Beispiel, das ist ein ganz abstruses Verfahren, aber die erheben zum Beispiel, was war die Ausgangslage, was war das Fernziel, was waren die Handlungsschritte, was ist davon gar nicht, teilweise, überwiegend oder voll erreicht worden. Dann kannst du dein Kreuz hinsetzen. Also Widerspruch ist darin nicht die Fachkräfte, die Fachkräfte, die Familie nicht. Die Familie wird, aus Sicht der Familie gibt es an einer anderen Stelle, also was die Ziele angeht zum Beispiel, da wird es auch mit abgefragt. Aber es gibt dazu dann in der Regel auch noch auswertende Hilfekonferenzen, wo die Familien eingeladen sind, wo die Sozialarbeiterinnen das selbst machen. Aber damit habe ich nichts zu tun. Also in dem Bereich arbeite ich nicht mehr. Daran habe ich gearbeitet bei einem Träger. Und diesen Träger habe ich, wo ich eine Festanstellung hatte, den habe ich verlassen, weil das ein Verein war, der mich gegängelt hat an verschiedenen Punkten. Und ich dann sowohl das Ausbildungsinstitut, in dem ich gewesen bin, gekündigt habe, als auch den Träger gekündigt habe und habe dann was Drittes gemacht. Und das ging ganz gut. Das war dann so ein Ereignis, wo sich ein anderer Weg aufgetan hat, wo ich mit dieser Kollegin damals, das war eine andere Kollegin, 2008 gesagt habe, das probieren wir jetzt. Die hat sich dann aus der Arbeit zurückgezogen. Jetzt habe ich dann mit einer anderen Kollegin gearbeitet für 1,5 Jahre. Auch die wird jetzt aufhören und ich werde dann jetzt die dritte Kollegin haben. Das ist ein Problem. Weil wenn man in Institutionen ist, haben die es gerne, dass man als Team wahrgenommen wird. Wenn ich mit einer Kollegin zusammenarbeite, die nicht dieselben Kapazitäten vorhalten kann wie ich, dann werden wir weder als Team wahrgenommen, noch können wir zu den meisten Veranstaltungen gemeinsam hingehen. Auch das allein in der Präsenz, in der körperlichen, physischen Präsenz fehlt das. da muss ich gucken. Das ist ein ungelöstes Problem. So, jetzt habe ich viel und lange studiert und mit Moros Unterstützung damals ja hier auch es gab ja das Tutorienmodell hier am Institut und da konnte ich mich ganz gut mit identifizieren, habe da gerne gearbeitet. Nachdem das alles vorbei war, mit Erlangung des Diploms war dann auch diese Stelle weg, hatte ich damals schon für Bezirksämter gearbeitet und habe gesagt, ich mache das weiter. Eben wie gesagt, ab 2008 als Therapeut und habe dazu so und so viele Erfahrungen gesammelt und dachte mir, okay, all das, was ich gelernt habe, warum nicht mal anwenden? Und habe jetzt überlegt, dass man die Erfahrungen, die ich zusammengeschrieben habe und die da sind, auswerten könnte. Klassische Thema von Praxisforschung, ne? Die Theoriegeleitetheit von Praxis zu explizieren und zu sagen, das sind meine Vorstellungen, deswegen bin ich so davor gegangen, das war das Problemverständnis, salopp formuliert, und dann guckt man, was sich daran lösen lässt und was nicht. Es gibt natürlich noch weitere Punkte, die habe ich hier auch mit benannt, damit es so zumindest da ist. Warum ist denn hier keine Nummerierung? Das ist nur bei mir so. Habt ihr alle keine Nummern auf den Dingern? Ich habe noch nicht mal das Papier. Komisch. Also die Idee dabei ist, die ich nicht aufgegeben habe, dass es eben Prämissen-Gründe-Zusammenhänge sind, in denen man versucht, bestimmte Lebensäußerungen, Problematiken, die die Betroffenen beschreiben, zu fassen. Wenn ich die auswerten will, muss ich einen Bezug haben auf meine Arbeitsbedingungen. Ohne dem geht die Befindlichkeit irgendwie, wird auseinandergerissen von dem, was ich institutionell an Arbeitsbedingungen vorfinde und was ich tun muss. Aber wichtig sind eben auch so Dinge wie eine Perspektive, die mit Praxisforschung verbunden ist, die sich sowohl auf die Psychologie als Fach stützt, als auch auf ein kritisches Verständnis von dem, was gesellschaftlich gerade passiert. Ein gutes Mittel, den Gegenstrom zu schwimmen, ist Personalisierung zu erkennen und zu analysieren. Personalisierung ist die Figur, die sagt, dass wir ganz allgemein gesagt uns nicht die Probleme der Leute angucken und gemeinsam herausfinden, woher kommen die, was machen die, um diese Probleme zu überwinden, sondern die Leute werden selbst zum Problem gemacht. Damit wird deren Problemzusammenhang sozusagen in die Person hinein verlegt. Das ist die Idee der Personalisierung. Das ist im Prinzip die große Überschrift. Das ist das, womit ich hier an der Uni mit Gisela und Moritz und mit Renke Fahl zu tun hatte, wo wir in diesem Projekt Praxisforschungsanalysen gemacht haben, nach diesem Schema, was hier beschrieben ist. Aber es ist ja nicht alles innerhalb der kritischen Psychologie. In der AG Lebensführung zum Beispiel geht es darum, dass die Manuskripte von Holzkamp zum Thema Lebensführung aufgenommen werden. Und der Anspruch dieser AG besteht darin, dass ein subjektwissenschaftliches Grundkonzept daraus entwickelt werden soll. Wir haben zumindest momentan, weil das ja alles ein bisschen Work in Progress ist, das ist noch nicht fertig und ist wahrscheinlich auch nicht abschließbar, aber momentan ist eine andere Haltung unter dem Konzept Lebensführung in der AG zu bemerken, als zum Beispiel die Herangehensweise, die wir im ASB mit Praxisforschung hatten. Etwas weniger schwierig ausgedrückt, während es uns im ASB sehr viel um Bedeutungsanalysen und dann Begründungsanalysen ging, geht es in der AG Lebensführung sofort um Begründungs- und Abwehranalysen und erst später um Bedeutungsanalysen. Das hat bestimmte Vorteile, wirft aber auch bestimmte Fragen auf. Eine, wie ich finde, günstige Frage ist, wenn man therapeutisch arbeitet, inwiefern die eigene Haltung, die man gegenüber einem noch fremden Menschen hat und dessen Problemzusammenhänge man noch nicht so richtig kennt, inwiefern die eigene Haltung bei der Verständigung über diese Probleme und Fassung der Probleme möglicherweise behindert. Also ohne, dass ich das will, ein Problem in einen Zusammenhang hineinbringe, der ohnehin schon als problematisch empfunden wird und durch meine Haltung erst verunmögliche, da etwas zu klären. Ein dringendes Anliegen von Ute und den Mitgliedern in verschiedener Couleur, aus verschiedenen Perspektiven in der Gruppe, ist vielleicht auch zu verstehen als ein Umbruch, wie es definiert wird, um zu sagen, Während wir möglicherweise im ISB viel Institutionen, viel Denkformanalysen gemacht haben, viel Analysen von sekundären Begründungsmustern, sind wir dann im Zuge der Veröffentlichung dieses Buches dazu vorgedrungen und haben gesagt, eigentlich könnten wir auch Primäranalysen machen, wenn wir nicht nur das Subjekt der Analyse, sondern auch der Erfahrung sind, wenn wir beides in einem sind. Unschwer ist zu erkennen, dass ich hier bei diesem Forschungsvorhaben meine Praxis auszuwerten, Erfahrungen, die für mich problematisch sind, wo ich hinter meinen Ansprüchen zurückbleibe, auswerten zu wollen, dass ich sowohl Subjekt der Erfahrung als auch der Analyse bin. Natürlich nicht das alleinige Subjekt, das sind auch die Familien und Klienten, mit denen wir es zu tun haben. Die Haltung, was ich gerade sagte, bei dem Vorhaben Lebensführung zu einem subjektwissenschaftlichen Grundkonzept zu machen, scheint aber schon die zu sein, dass Priorität darauf liegt, zu reflektieren, inwiefern ich mit meinen Vorurteilen, Meinungen, Theorien, Ansprüchen soziale Selbstverständigungsprozesse behindere. Die dritte Perspektive, die mich seit langen Jahren umtreibt, ist die, die Ole immer wieder ventiliert und verfeinert und ausgebaut hat, beschreibt einen etwas anderen Zugang zu Praxis- oder Therapieforschung, nämlich den darüber, Handlungszusammenhänge als eine Form von verschränkter, miteinander verbundener Praxis von Subjekten zu sehen. Andersrum gesagt, man kann sich keine Person vorstellen, die nicht schon in Handlungszusammenhängen verortet ist. Und weil das so ist und diese Person nicht nur in einem Handlungszusammenhang sich befindet, sondern diese auch zu anderen Handlungszusammenhängen Verbindungen hat und in anderen sich bewegt, muss man das irgendwie mit im Blick behalten. Weil, ich hoffe, ich tue Ole da jetzt nicht unrecht, sich die psychischen Funktionsaspekte in dem Moment auch mit ändern würden. Vielleicht nicht in der grundsätzlichen kategorialen Gestalt, aber die nehmen ein anderes Phänomen an, einen anderen Effekt. Noch weniger umständlich ausgedrückt, ich musste mich natürlich auch als Therapeut damit konfrontieren lassen, dass an mich die Erwartung gestellt wird, gehen Sie da mit der Kollegin rein, machen Sie das Problem weg. Dann macht man sich nicht unbedingt Freunde, wenn man sagt, das ist unmöglich. Und ich kann Ihnen auch erklären, warum. Das will eigentlich in dem Moment keiner hören, das ist der Auftrag, den du hast, aber man kann hier und da Anmerkungen und Fragen stellen und man kann eine Arbeit generieren, wo deutlich wird, dass Therapie eben nicht allein wirkt und es erst recht nicht die therapeutischen Interventionen sind, die Garantie geben für Veränderungsprozesse, sondern dass die Betroffenen selbst immer schon in Kooperationsformen drin sind, die mehr oder weniger erzwungen und mehr oder weniger frei sind, um mit Speer zu sprechen. Das wäre mein Anspruch, dass ich freie Kooperationsformen, emanzipierte Formen des Zusammenlebens fördern kann, zumindest aber nicht dabei behindere, erzwungene Kooperationsformen abzuwickeln. Wenn ich eine Haltung an den Tag lege, wo ich als Behinderungsfaktor und nicht als Katalysator möglicherweise arbeiten kann, dann stimmt was nicht. So, die Idee bei der Geschichte ist, dass diese drei verschiedenen Perspektiven, ich glaube gar nicht, dass sie so verschieden sind, aber es sind verschiedene Ausprägungs-, wie soll man das, ich habe es Analyseperspektiven genannt, die sich unter dem Dach der kritischen Psychologie versammeln, aber jeweils eigene Fragen und möglicherweise auch eigene Spezifika aufweisen. Ja? Die Perspektive Praxisforschung nach TPK oder ASB oder wie wir es in der AG Berufspraxis zu machen, ist eine bestimmte Sichtweise auf Probleme therapeutischer Praxis. Die Sichtweise der AG Lebensführung oder unter dem Aspekt Lebensführung, so wie sie von Ute Osterkamp und anderen weiterentwickelt werden soll, hat eine andere Perspektive, nämlich zuerst zu sagen, ich als Therapeut muss klären, was möglicherweise dazu beiträgt, dass ich diese Prozesse behindere. Und die dritte Perspektive wäre die, zu gucken, inwiefern das, was wir da arbeiten, therapeutisch von den Betroffenen aufgenommen wird in ihren jeweiligen anderen Handlungszusammenhängen außerhalb der therapeutischen Treffen und Gespräche. Und weil das so unklar ist, habe ich gedacht, lohnt es sich darauf mal zweite Gedanken sich dazu zu machen. Das ist die Idee. Damit würde ich den theoretischen Teil auch abschließen wollen und gerne Nachfragen beantworten. Wenn ich jetzt ausnahmsweise auch mal eine Frage stelle. Okay. Ja. Also du hast da gesagt, sozusagen subjekte Analyse und der Erfahrung sei ein dieselbe Person. Mhm. Das ist ja eigentlich ein Konzept, das aus dem ASB stammt. Mhm. Auch. Ne? Mhm. Und du sagst, dass das wäre bei einem Lebensführungsprojekt reingekommen, aber das ist ja auch bei uns der Fall. Ja, das ist in meiner mündlichen Darstellung ein wenig Holterdiepolter gewesen. Also, aber in beiden mag es eine Rolle spielen. Aber richtig. Richtig. Die Praktika-Auswertung. Du bist einfach ein schlauer Fuchs, dem sowas sofort auffällt, wenn man das nicht ordentlich formuliert. Aber also hier steht, glaube ich, auch drin, dass dies hier müsste drinstehen. Wie unter der ersten Analyseperspektive bin ich auch hier, so geht der Erfahrung mit der Analyse. So, dann ist der Urheberschaft wieder Rechenschaft getragen. Nein, weil die Idee dieselbe ist. Das ist der Punkt, nicht die Urheberschaft. Ja. Die Idee ist natürlich dieselbe, allerdings mit einem anderen Ausgriff. Ja, der ist wichtig und ohne den jetzt kommentieren oder bewerten zu wollen, das soll ja Teil dieser Arbeit werden, ist die Frage, wie bestimmte Erkenntnisansprüche dieser drei Analyseperspektiven herauszuarbeiten sind und inwiefern die Geltung auch beanspruchen für darüber hinaus. Und da würde ich sagen, dass Lebensführung als ein subjektwissenschaftliches Grundkonzept einen sehr, sehr weiten Geltungsbereich hat. Das ASB auch einen weiten Geltungsbereich hat, aber sich darüber definiert, wie Praxisforschung methodisch und theoretisch zu organisieren ist. Dazu benutzt es andere Mittel als die AG Lebensführung. Und der Ole benutzt wiederum andere Mittel, weil du ja auch gesagt hast, absichtlich habe ich das Thema so angelegt, dass es für viele verschiedene Schulen passt, Therapieschulen, und dass es außerdem kenntlich macht, wie eben Therapie und Lebenspraxis der Betroffenen zusammenhängen kann, was so in klassischen, traditionellen Therapieforschungsstudien nicht berücksichtigt wird. Jetzt kommt zur Komplizierung noch hinzu, dass dieser Träger, das habe ich vergessen zu sagen, ist ganz wichtig noch, muss ich noch nachschieben, dass dieser Träger, über den ich meine Dienstleistungen erbringe, systemische, therapeutische Ausrichtung hat. Das ist deswegen so, weil alle im Prinzip Jugendämter, Bezirksämter und ich würde mich auch anheischig machen, dass sogar die Psychiatrien mittlerweile unter gemeindepsychiatrischen Aspekten den systemischen Gedanken für sich entdeckt haben. Und das gut finden. Und man sich dann darauf einigen konnte, wenn eine bestimmte Qualität von Trägern gefordert wird und deren Fachkräften, deren Therapeuten, dann soll es die systemische Therapie sein. Nicht die Tiefenpsychologie, nicht die Verhaltenstherapie, nicht die Psychoanalyse, nicht Psychodrama, sondern dann seht das bitte systemisch. Es gibt dazu eben auch ganz viele Angebote an den Fachhochschulen, wo ich auch mal ein Studium gemacht habe zum systemischen Case Management. Und das passt natürlich auch in einen bestimmten Zeitgeist neoliberaler Lebensverhältnisse. Aber das ist jetzt gerade ein anderes Thema. So, also systemtherapeutische Ausrichtung. Das heißt, dass die Berichte, die wir anfertigen müssen, natürlich unter dieser Perspektive anzufertigen sind. Zum Beispiel. Das heißt, dass möglichst eine Sprache gewählt wird, die nicht immer zu dem Fall passen soll. Also das ist eine Herausforderung, dass die Familien und Klienten, die, mit denen ich zu tun habe, sich in dem Bericht wiederfinden, sondern auch die Stellen, an die dieser Bericht dann gelangt. Und das sind zum Beispiel Stellen wie Jugendämter, Familiengerichte, Psychiatrien, niedergelassene Behandler. Möglicherweise kommen diese Berichte auch dorthin. Und dann soll, so sagt der Träger, die systemische Perspektive diejenige sein, die das dominiert, die Priorität hat in der Darstellung. Ich finde, das wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Da gibt es einen großen Spielraum. Ich hätte, glaube ich, auch keinen Therapiebericht, den ich abgeschlossen habe, zurückbekommen, wenn ich das in den Zungen der kritischen Psychologie beschrieben hätte, was man ja nicht tun soll und weil es nichts bringt. Aber ich frage mich ohnehin, wer dieses ganzen Papiermüll liest. Also, ja, ich habe einen Output im Monat von 150 bis 200 Seiten. Wenn die verschickt werden, dann... Ja, genau. Mal gucken. Also in Sommermonaten ist es natürlich weniger, im Weihnachtsmonat auch, aber ansonsten gibt es einfach wahnsinnig viel zu tun und ein großer Teil der Arbeit besteht mittlerweile darin, dass wir dokumentieren müssen. Also das alles, jedes Gespräch, das wir führen, muss aufgezeichnet werden bzw. niedergeschrieben werden in den Eckpunkten, zumindest unter den wichtigen Punkten von Gewalt, Verwahrlosung, Vernachlässigung und solche Geschichten. Jetzt nachfragen. Ich fand es ganz schön vorhin, dass du formuliert hast, was dein Ziel ist. Oder halt zumindest hast du da eine bestimmte Formulierung für verwendet, was da wäre. Fördern freier oder freier wer? Das ist auch noch eine Frage für Kooperationsform. Wenn ich das richtig verstanden habe. Da denke ich jetzt gerade im Hinblick auf quasi die verschiedenen Analyseperspektiven, die du jetzt vorgestellt hast. Also irgendwie liegt es ja auch darin begründet, welche du wie gewichtest und welche Aspekte du von welcher Analyseperspektive du jetzt irgendwie als besonders funktional achtest in Hinblick halt eben auf deine Praxis. Mhm. Oder umgekehrt, Entschuldigung, ja, sag mal weiter, habe ich verstanden? Ja, okay, ich wollte mal eigentlich auch nur fragen, ob du das nochmal ein bisschen ausführen kannst. Ja, das mache ich. Auf ja. Die Analyseperspektiven und wo du auch deine eigene Rolle innerhalb dieser eventuell feierlichen Kooperationsform verstehst. Also auch über deine Berufspraxis hinaus oder nicht? Das könnte ich nicht trennen. Also die private Geschichte und die Berufspraxis, so, also das Handlungsfähigkeit hänge ich dann bei mir an den Kleiderbügel, wenn ich zu Hause bin. Ich glaube, das geht nicht. Ich weiß von Moritz, dass der zum Beispiel auch Bücher liest und guckt, welche Begründungsmuster da formuliert werden. Und das wird einem irgendwann so zu eigen oder dass man da nicht mehr aussteigen kann und so einem ins Gesicht springt, wenn es mal nicht im Begründungsdiskurs formuliert ist, ist schon, nee, das würde ich nicht trennen. Das ist jetzt aber eine Spezialfrage, das können wir möglicherweise im Anschluss besser machen, weil Christoph Speer ja auch eine Figur ist, die eine sehr spannende Arbeit geschrieben hat, die allerdings einen postmodernen Anspruch hat, den man diskutieren könnte. Und ich habe dazu auch mal einen Artikel veröffentlicht, wo ich versucht habe, diese Dinge zu nutzen. Das ist The Little Victory, ne? Ja, genau. Dieser Phalanx-Artikel oder One Little Victory genannt, das ist in einem Forum, ich glaube 51, oder? 51, glaube ich, erschienen. Da ist das ausgeführt mit diesen Perspektiven. Ich habe das hier aufgenommen, weil mir das unter dem noch ungeklärten Aspekt der Machttheorie oder der gesellschaftlichen Macht, die überall in jedem Projekt mitschwingt, aber keinen zentralen Machtbegriff als analytischen hat, ein wichtiger Ansatzpunkt ist. Wir hatten gestern die Frage bei Ole auch im Raum und in GDP wird man da nicht so wirklich fündig, wahrscheinlich auch aus, also es ist ganz geschickt gewählt, da ist natürlich die Macht- und Herrschaftsfrage an die Produktionsverhältnisse gebunden und ganz klar ist auch, dass sich das historisch verändert und dass das möglicherweise einfach erstmal so eine Grundlage bietet, von der aus weitergedacht werden kann. Ich glaube, ich habe nicht so richtig, ich habe das aber auch jetzt nicht vorher gelesen, was du geschickt hast gestern. Was sind denn so die Linien von dem Forschungsvorhaben? Also willst du retrospektiv deine Fälle sozusagen anschauen oder willst du, also genau, also kannst du noch mal kurz skizzieren, sozusagen, was willst du eigentlich machen, was willst du anschauen, was will denn dein Gegenstand sein? Und welche Rolle hast du da drin und wie willst du das? Der Gegenstand sind meine Praxiserfahrungen. Die sind gegossen in Berichte, teilweise in Audioaufnahmen, teilweise in Videoaufnahmen. Videoaufnahmen, weil ich das alleine auswerten müsste, erstmal würde ich nicht zu Rate ziehen. Es ist unglaublich schwer, das auszuwerten. Man kann wahnsinnig viele Fehler machen. Es gibt ganze Fortbildungen dazu. Der Bäuer in Münster hat sich da, glaube ich, ist der noch in Münster? Weiß ich nicht. Ja. Der hat sich damit beschäftigt, das würde ich ablehnen. Also ein zentraler Punkt, um etwas auszuwerten, sind natürlich diese Berichte. Die Berichte sind sehr umfangreich und müssen nach 12 Wochen, das sind 4, 5, manchmal 6 Seiten, die müssen nach 12 Wochen angefertigt werden und dann steht da drin, wie war die Ausgangssituation, was war das Problem, dann steht was zum familiären Hintergrund und zur aktuellen Familiensituation, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt beschreibt den Verlauf der Zusammenarbeit. Und der vierte Punkt gibt eine Zusammenfassung mit einer Empfehlung, die von uns verlangt wird. Ich hatte euch zwei Beispiele angekündigt. Ich habe noch ein drittes Beispiel hier angehängt, wo das mit dem Empfehlungscharakter ganz deutlich wird. Für jede Empfehlung, die Geld kostet, das ist der wesentliche Punkt, müssen wir argumentieren. Das passiert nicht einfach so. Alles, was wir empfehlen, müssen wir fachlich argumentativ unterlegen. Das passiert in Berichten. Die Berichte sind also ein zentraler Gegenstand meiner Analysen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich weiß, dass diese Berichte im institutionellen Zusammenhang eine bestimmte Funktion erfüllen. Und die spiegeln nicht unbedingt das wider, was an Erfahrung da war. Wenn aus der lebendigen Erfahrung in einer Familie mit Klienten Bericht wird, dann wird das natürlich immer extrem vereindeutigt, vereinseitigt. Es wird sozusagen irgendwie so eine Schwarz-Weiß-Geschichte draus. Muss nicht sein, aber es wird einfach reduziert. Der prallen Konkretheit entrissen, wird das komprimiert in Form von Text und das soll dann auf jeden Fall aber einen Einfluss haben. Die Empfehlungen müssen wir immer geben. Das heißt, wir müssen am Ende nach 12 Wochen sagen, da geht's lang, das ist die fachliche Empfehlung. Das verleiht uns einerseits unglaublich viel Macht, weil wir in Lebensführungsorganisationen, Arrangements von ganzen Familien eingreifen lassen und das zu nachhaltigen Veränderungen führt. Trennung von Familien, Kinder werden herausgenommen, es werden die Lebensorte von Kindern anders bestimmt, es gibt möglicherweise belastendes Material, das zutage gefördert wird und zu Verurteilungen führt. Und damit gehen wir in diesen Berichten um. Das fördert nicht unbedingt, sich an erster Stelle zu hinterfragen, sondern einen strategischen Umgang herauszubilden, auch eine Form von gesellschaftlich subjektiven Zusammenhangs- und Widerspruchserfahrung oder Wissen, also eine Art von Strategie auszuprägen, wo man weiß, so komme ich darum. Oder so kann ich argumentieren, vor der Stelle, vor der anderen Stelle muss ich ganz anders argumentieren, wenn ich was Besonderes will. Die Perspektive, wenn ich das noch kurz nachschieben kann, mit welcher Perspektive welches Material? Ne? Das war so ein bisschen die Frage. Also was ist das Kriterium dafür, dass ich mit dieser Perspektive dieses Material anschaue, mit dieser jenes und so weiter. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das Problem ist mir bewusst, aber ich habe es noch nicht gelöst. Ich habe gedacht, man könnte möglicherweise auch einen und denselben Fall darstellen und alle drei Perspektiven darauf beziehen. Und dann wird man unterschiedliche Ergebnisse bekommen und ganz unterschiedliche Reichweiten von Analysen haben. Das finde ich sehr spannend, das möchte ich auf jeden Fall machen. Also ich nehme einen Fall und stelle den dar in einer Vignette, die wird zwei Seiten, drei Seiten haben, damit es nachvollziehbar wird. Und dann würde ich mit den verschiedenen Perspektiven mich darauf beziehen und dabei sozusagen drei Analysen machen. Die andere Variante ist, weil ich mich schon Jahre mit so einem Kram beschäftige, ist gar nicht mehr so klar, wie ich jetzt bestimmte Dinge in Berichten geschrieben habe, unter welcher Perspektive. Ich finde, umgekehrt wird also auch deutlich, dass das eher, weil zum Beispiel viele Praxen, viele Handlungszusammenhänge beteiligt sind, die alle entscheidend waren, eher in diese eine Richtungsperspektive geht. Wohingegen ein recht intimer, intimate friends, ein Setting, wo du nur eine Person oder zwei Personen als Kleinfamilie hast, mit wenig anderen Beteiligten, möglicherweise die AG-Lebensführungsperspektive eher berücksichtigen würde. Wohingegen, wenn ich wiederum unter Druck komme und bestimmte institutionelle Zusammenhänge berücksichtigen muss, weil ich nicht kapiere, was da läuft, das ist eigentlich für mich so ein bisschen, muss ich sagen, so die subjektwissenschaftliche Heimat im PAP und ASB. Und ich war nicht im PAP, aber ich war im ASB und TPK, dass darunter, das ist sozusagen der Punkt, wo es zuerst Klick macht. Ja? Zu erkennen, dass hier, dass da, und da kann ich am schnellsten mit sortieren, weil ich darin am geübtesten bin. Die Idee, worauf soll das Ganze eigentlich hinausführen? Das Ganze läuft ganz einfach darauf hinaus, dass ich sage, ich möchte mich für emanzipatorische Prozesse einsetzen, schaffe das aber nicht. Nicht immer. Manchmal klappt es gut, manchmal nicht. Woran liegt es, dass ich es mal schaffe und mal nicht schaffe? Das würde ich gerne klären. Das ist ein Projekt zur Selbstverständigung. vor vielen Jahren hat meine Diplomarbeit schon so geheißen. Also so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich mache immer dasselbe, aber unter einer anderen Perspektive. Die Perspektive ist aber nicht schlecht. Also Therapie als Selbstverständigungsprozess ist jetzt wieder für mich, hat unter einem anderen Blickwinkel wieder eine Bedeutung bekommen. Wo soll es hinführen? Es soll natürlich dazu führen, dass die Erkenntnis und Geltungsansprüche dieser verschiedenen Perspektiven rausgearbeitet werden, miteinander verglichen werden und möglicherweise in dem Geltungsbereich eingeschränkt oder aber eben auch bestätigt werden. Und es soll ein auch subjektwissenschaftlicher Beitrag dazu sein, dass man mit der Praxis und Übersetzung von solchen Konzepten einen Schritt weiterkommt. Das heißt, ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen, sowohl in der AG Berufspraxis als auch in der AG Lebensführung, ist, wie operationalisiert man eigentlich die kritisch-psychologischen Kategorien, um mit diesen Kategorien oder vor dem Hintergrund Fragen an Praxis zu stellen, ohne dass man die Praxis auf einen Handlungszusammenhang an einem Ort verkürzt. Denn das ist er nie. Das heißt, wenn ich mit Personen in einer Krisenintervention oder in einer Familientherapie arbeite, dann sind diese Denkmittel ja nicht welche, die ich permanent ausspreche, sondern die auch meine Fragen strukturieren. Jetzt kann man ja daraus relativ, also Klaus Holzkamp hat mal gesagt, du musst immer fragen, was nützt es dir, was schadet es dir. Das ist vielleicht bei restriktiver verallgemeinerter Handlungsfähigkeit ein bisschen komplizierter, aber so, das wäre nur, um mal eine Form davon zu kriegen. Personalisierung erkennt man relativ schnell, ne? Als Konzept, personalisiert oder als Hypothese. Das sollte zum Beispiel dabei auch rumkommen. Es sollte aber auch dabei rumkommen, dass ich versuche, nicht eine Darstellung von therapeutischer Praxis zu machen, die reibungslos wie geschmiert und ohne Misserfolge auskommt. Das gibt es meines Erachtens nicht. Und jeder, der das behauptet, der lügt sich was in die Tasche. Das ist nämlich Blödsinn. Das kann unter diesen Bedingungen in meinem Praxisbereich gar nicht funktionieren. Das geht nicht. Wenn zum Beispiel Zeiten beschnitten werden oder Empfehlungen nicht gefolgt werden, weil, ja, also ein Junge wollte sich im April noch umbringen, mit dem ich zu tun hatte, dann haben wir einen Platz für den in einer Einrichtung gefunden und das Jugendamt sagt, das ist uns zu teuer, wir werden den jetzt nach Hause zurückführen und wir möchten, dass Sie dort Familientherapie machen. Dann sage ich, das mache ich nicht, weil das habe ich nicht empfohlen. Das kann nicht funktionieren. Ja, aber wir würden es trotzdem gerne machen. Ja, ich sage, können Sie machen, aber es ist unverantwortlich. Es geht nicht. Da war massive Gewalt im Spiel. Wir haben dokumentierte Verletzungen, die schlimm waren. Es waren 3 Familienmitglieder aus der engsten Wahl dabei, die angefeuert haben, die Misshandlung fortzusetzen. Das ist nicht ein einmaliges Geschehen gewesen, das ist immer wieder vorgekommen. Die Eltern haben kein Konzept von Konfliktregulierung außerhalb von Gewalt. Ich kann da keine AfD machen. Und dann haben sie es trotzdem getan und haben gesagt, dann machen wir 14 Tage Probe. Der Junge soll 14 Tage zur Probe nach Hause und wenn der dann noch da ist, dann machen sie AfD. Genau, dann haben wir alle gehofft und haben gesagt, naja, das Einfachste ist, der ist nach Hause gegangen, weil andere das wollten, das widerspricht seiner Motivation, das will er nicht. Möglicherweise fühlt er sich auch loyal verbunden gegenüber seiner Mutter, die das fordert, komm nach Hause, Familie gehört zusammen. Das sind bestimmte Prämissen, die man kenntlich machen muss. Und möglicherweise sagt er, ja, zu Hause habe ich bestimmte Freiheiten, aber irgendwann kommen die wieder mit der Regelkeule, wenn die nämlich keine Angst mehr davor haben, Gewalt anzuwenden. Und ich werde das schon mal ausprobieren, wie bereit die sind, indem ich nicht zur Schule gehe. Jetzt ist der Gott sei Dank 2 Wochen nicht zur Schule gegangen, also gibt es keine AfD und er geht wieder in die Einrichtung. So verrückt, das sind so Katamnesen, die wir als Nachbereitung dann machen könnten. Eine andere Idee von dir war, woher weiß ich denn, ob das die richtige Perspektive ist und was ist denn daraus geworden, beziehungsweise ist auch eine Perspektive, die vielleicht in Oles Ansatz mit drin ist, eine Auswertung zu machen in Form einer Erhebung. Wir haben uns damals getroffen zu der und der Problematik, wir haben daran gearbeitet, dann haben sie das und das versucht. Wie sieht es ein halbes Jahr später aus? Ist easy, könnte man machen, eine Nachbefragung. Ja? Und das mit einbauen. In diesen Beispielen, die ich ausgeteilt habe, ist aber ganz klar natürlich auch ein systemischer Gedanke drin zu sehen und es ist ganz klar an der einen oder anderen Stelle sind Personalisierungen zu sehen. Das soll eben geguckt werden. Was ist das? Wie komme ich dazu? Ist das nur ein Lapsus oder ist das vielleicht strategisch? Ist das ein Kunstfehler? Ist es mir nicht aufgefallen? Dient es meinen Interessen? Habe ich damit zum Beispiel die Abwicklung von erzwungenen Kooperationen behindert oder nicht? Aber du machst dich sozusagen primär zum Forschungsobjekt. Ich? Ja. ich bin so frei. Deswegen dauert das alles auch irre lange, aber ich möchte es nicht missen. Ich habe da meinen Frieden mitgemacht. Es wird irgendwie gehen. Wollt ihr ein Beispiel hören? Ja? Dann würde ich das kurz... Bitte? Gut, dazu sage ich, ich habe jetzt das so alles etwas schleifen lassen, weil ja kein Nachfolger mehr geschädigt werden kann, wenn du es länger machst. Ich muss nur sagen, das sage ich jetzt, ich muss absolut pünktlich weg, weil ich noch einen weiteren Termin habe. Und das heißt, wenn ich das Schluss sein muss, nur dann verschwinde ich eben still. Mhm. Ich, nur damit in die Irritation ist, wenn ich aufstehe und gehe. Aber vielleicht kannst du ja 5 Minuten noch einen Pfeifen stellen, dann haben wir noch 5 Minuten für ein Abschlussstatement, falls es noch eins gibt. Gut. Weil ich würde auch gerne den letzten Punkt 6. Gut, also wenn ich das Kürzeste rauswähle, dann sprechen wir ganz, ganz viel dazu. Wenn ich das Längste rauswähle, dann ist die Zeit um. Was sollen wir machen? Beides. Ja, reden haben wir sowieso keine Zeit, deswegen... Das Kürzeste. Also jetzt heute jetzt nicht, genau. Gut. Ne, das gibt's nicht. Das Redebedarf gibt's immer. Das zweite Beispiel hier auf der Seite 3, das ist das kleinste. Da steht, wenn ich das mal vorlesen darf, darf ich es vorlesen? Oder nervt das einige beim Mitlesen? Also, der über den Bewilligungszeitraum erstarkte Wunsch der Kindsmutter nach Unterbringung ihres Sohnes trifft damit auf dessen Angst vor einer psychiatrisch empfohlenen tagesklinischen Behandlung. Er hat Angst vor einer Tagesklinik und der Angst, seine Mutter durch seine Aggressionen gänzlich zu verlieren. Was hier nicht drinsteht, ist, dass der eine ganz ausgeprägte Zwangserkrankung hatte, also Zwangsstörung, so wurde es diagnostiziert. Der konnte keine Reinigungsmittel anfassen, nasse Handtücher anfassen, es durfte nicht geputzt werden in der Wohnung, alles nur mit Wasser. Es gab unglaubliche Streitigkeiten, weil er permanent duschen wollte und musste, weil er sich unsauber vorkam nach jedem Toilettengang überall, was dann bestimmte Kämpfe angestoßen hat, unter anderem, dass die Mutter durch den Hausmeister das warme Wasser hatte abstellen lassen, weil das warme Wasser so teuer ist und das kalte weniger teuer. Den sich abzeichnenden Möglichkeiten, eine Trennung von seiner Mutter zur anschließenden Wiederannäherung zu vollziehen, also erst trennen, dann wieder annähen, gucken, was da geht danach, verwehrt er seine Einwilligung. Ambulante Beratung oder Therapie nehme er nur bei verspürtem Bedarf wahr. Der hat seit fast 2 Jahren Psychotherapie gemacht, die dann endete, relativ zeitnah. Eine tagesklinische Behandlung für ca. 6 bis 12 Wochen lehne er ab. Warum? Weil er dann nicht jeden Tag exzessiv Kampfsport machen kann. Das war sein Hobby. Ganz nachvollziehbare Begründung. Bin ich da eingesperrt in der Tagesklinik oder komme erst um 4, 5 nach Hause, dann ist die Trainingseinheit vorbei, das mache ich nicht. Seine Absicht, bis zum 18. Lebensjahr im mütterlichen Wohnraum zu verbleiben, um sich dann über das Jobcenter in eigenem Wohnraum zu verselbstständigen, trifft auf den Widerstand seiner Mutter, ihre Lebensführung seiner Symptomatik unterzuordnen. Eine räumliche, unstrittige Trennung von Mutter und Sohn wäre nunmehr nur noch über ein Betreuungsangebot der Jugendhilfe ohne vorhergehende psychiatrische Behandlung zu realisieren, sofern keine Rechtsmittel eingelegt werden sollen. Heißt auf Deutsch, die wollte ihn raushaben, die Mutter, hat das beim Jugendamt beantragt. Wir haben gesagt, das ist nicht das Richtige in dieser Form, eigentlich müsste es anders laufen. Und dann sollte er erst eine psychiatrische Behandlung machen. Das wurde ihm zur Voraussetzung gemacht, damit er anschließend in eine Einrichtung der Jugendhilfe gehen kann, wie in eine betreute Wohnform oder in eine WG. Das ist immer der erste Punkt. Dann hat er gesagt, nee, wenn ich erst die Psychiatrie machen muss und nur unter der Bedingung dann die WG kriege, dann mache ich das nicht. Ich mache weder die Psychiatrie noch die WG. Und meine Symptome habe ich kein Problem mit. Nur meine Mutter ein Problem mit. Der ist jetzt 16 geworden. Hier an diesem Beispiel hätte ich gerne verdeutlichen wollen, wie der ganze Werdegang war, wer da alles seine Finger mit im Spiel hatte. Wir haben hier eine aufsuchende Familientherapie mit dem Ergebnis gemacht, dass im Prinzip es so ähnlich war wie am Anfang. Die Ausgangskonstellation war, die halten es miteinander nicht aus, können sich aber auch nicht trennen. Die Situation am Ende war, wir wissen, warum wir uns nicht trennen können und tun es nicht. Und das Jugendamt sagt, na wunderbar, wir haben ein Vorhalten, wenn die nicht mitmachen, dann sparen wir Geld. Der Bedarf ist aber weiterhin da. Ja, also der ist, hat großes Leiden und kommt damit auch nicht klar. Hat deshalb eine Freundin verloren, findet keine weitere. Das ist ein Problem. Das andere ist ein sehr brutales Beispiel, wo es darum geht, dass wir ja eben auch gelegentlich bei, nicht gelegentlich, eigentlich sehr häufig, bei sexualisierter Gewalt und bei Gewalt gegen Kindern versuchen, als Prämissengründe Zusammenhang zu fassen, wie jemand diese Wahl getroffen hat, ich verdresche meine Zwillingsbabys, damit es berichtbar wird und auch für ihn verständlich wird. Ach so, ja. Ne, die Zeit ist ohnehin. Ja. Ne, die Frage daran ist, also hier an diesem Beispiel ist die Frage, dass sich die Symptomatik ja nicht auflösen ließ und wir in eine Konstellation oder eine Konstellation am Ende hatten, die ähnlich war wie am Anfang auf den ersten Blick, aber dann doch auch verschiedene Unterschiede aufwies. Und eigentlich dort hätte weitergearbeitet werden müssen, das aber aus finanziellen Mitteln dann nicht ging. Wir haben da relativ wenig bewirken können, finde ich. Tschüss. Ich finde es spannend, in dem Rahmen, wenn man auch darüber nachdenkt, inwiefern halt so ein Dilemma der Berufspraxis nicht auch ein Dilemma der Lebensführung im Allgemeinen ist, etwa in Hinsicht oder im Hinblick auf die Frage, wie oft halt bestimmtes Handlungsangebot, wenn man so möchte, zu machen oder halt bestimmte Alternativen aufzuzeigen und so weiter, bevor ich sage, sorry, aber dann würde man leben nicht mehr. Ne? Also ich meine, wie oft versucht man es halt auch mit Freunden, Verwandten, wie auch immer, Leute in der nahegehen, wie auch immer. Also ich glaube, da ist halt immer, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist ja für mich eigentlich der Sinn und Zweck auch durch diese analytischen Perspektiven durch auf deine Berufspraxis zu gucken, eben eigentlich eine Dezentrierung von der Berufspraxis auch. Ne? Genau, das ist mit einer der Funktionen. Das heißt also, dann verschiebt sich irgendwie die Fragestellung hin zu halt einer anderen Lebensführungspraxis, über die man sich dann halt im Prinzip auch, aber dann wiederum auch sehr ähnlichen Gedanken machen muss. Ne? Also ich meine, da ist halt relativ die gleichen Fragen aufwerfen. Was ich daran verdeutlichen wollte, ist, dass man auch ein anscheinendes Scheitern verallgemeinern könnte. Wenn es also nicht zu einer Lösung gekommen ist, so wie andere, die sich vorgestellt haben oder wie dieser Junge sich hier vorgestellt hat und dessen Mutter, man eine Konstellation vorfindet, die doch anders ist, aber vor allen Dingen durchdrungen. Und weil man dann sagen kann, mit diesen und jenen Zwangsmaßnahmen oder Mitteln lässt sich das Problem nicht lösen. Da gibt es eben auch bestimmte Beschränkungen von institutioneller Seite. Dann sieht es aus wie ein Scheitern, ist aber etwas, was im Sinne wie einer Stagnationsfigur nicht vorangeht. Und warum soll das, wenn es verallgemeinert durchdrungen ist, nicht verallgemeinerbar sein? Bei Holzkamp ist es immer daran gebunden, dass eigentlich eine Lösung vom Janssen dabei rumkommt. Ich glaube, das ist nicht richtig. Und ich glaube, dass wir auch aufzeigen könnten, dass unter bestimmten Bedingungen, was wir getan haben in diesem Fall, und dann nicht zu einer gewünschten Lösung geführt hat, trotzdem verallgemeinerbar ist, um daran im anderen Fall anzuschließen und zu sagen, hier war es ähnlich, da ist es ein bisschen anders, das ist ja genau das, was dann die Möglichkeitstypen, dieses blöde Wort, also die Verallgemeinerungen anreichert und spezifiziert. Im subjektwissenschaftlichen Verallgemeinerungsmodell wäre das dann eben interessant, inwiefern der nächste Fall nicht ganz dazu passt, aber eben eine andere Form dieses verallgemeinerten Fall ist. Weil es mir ganz, also geboren ist diese Idee daraus, dass es mir einfach tierisch gegen den Strich ging, Lehrbücher zu lesen und da geht immer alles auf. Immer. Und in den Hochglanzbroschüren sind Beispiele gegeben mit vortrefflichen Interventionen und mit ganzen Büchern, wo zum Beispiel Fritz B. Simons Säkuläres Fragen, wo dann Therapeut, Co-Therapeut mit Leuten zusammenspricht und unglaublich geile Sätze drinstehen, wo ich mir denke, boah, Hammer. Und ich möchte wetten, dass das getürkt ist im Hinterher, dass die irgendwie redaktionell überarbeitet sind. Ja. Wenn du von Lösung sprichst, das klingt so ergebnisorientiert. Also das und das ist die Sollvorstellung und da, wo man das ist und da musst du hin. Das ist ja sehr mechanisch gedacht. Nein, Lösung ist jetzt also bezogen, Rosemarie, auf die Frage von Initialproblem, Problemfassung, Initial-BGM und Lösungs-BGM. Ja, also eine Lösung wäre hier für die Mutter gewesen, der Junge ist endlich weg. Der geht mir nämlich auf die Nerven. Und für den Jungen wäre es gewesen, die soll nicht mehr so stressen. Ich kann mit meinem Symptom leben, aber lasst mich alle in Ruhe. Oder ihr gebt mir eine Wohnung und ich kriege das Geld aufs Konto, habe meinen Schlüssel und dann ist gut. Diese Lösung gab es nicht. Und dann kann man aufweisen, warum nicht. Ebenso konnte er seine Symptomatik nicht reduzieren. Er konnte sie teilweise kontrollieren, aber nicht wirklich reduzieren. Sagt er, ja. Okay, vielen Dank.